Drittes Kapitel: Allgemeine politische Betrachtungen aus meiner Wiener Zeit. Ich bin heute der Überzeugung, dass der Mann sich im Allgemeinen, Fälle ganz besonderer Begabung ausgenommen, nicht vor seinem 30. Jahre in der Politik öffentlich betätigen soll. Er soll dies nicht, da ja bis in diese Zeit hinein zumeist erst die Bildung einer allgemeinen Plattform stattfindet, von der aus er nun die verschiedenen politischen Probleme prüft und seine eigene Stellung zu ihnen endgültig festlegt. Erst nach dem Gewinnen einer solchen grundlegenden Weltanschauung und der dadurch erreichten Stetigkeit der eigenen Betrachtungsweise gegenüber den einzelnen Fragen des Tages soll oder darf der nun wenigstens innerlich ausgereifte Mann sich an der politischen Führung des Gemeinwesens beteiligen. Ist dies anders, so läuft er Gefahr, eines Tages seine bisherige Stellung in wesentlichen Fragen entweder ändern zu müssen oder wieder sein besseres Wissen und Erkennen bei seiner Anschauung stehen zu bleiben, die Verstand und Überzeugung bereits längst ablehnten. Im ersteren Falle ist dies sehr peinlich für ihn persönlich, da er nun, als selber schwankend, mit Recht nicht erwarten darf, dass der Glaube seiner Anhänger ihm in gleicher unerschütterlicher Festigkeit gehöre wie vordem. Für die von ihm Geführten jedoch bedeutet ein solcher Umfall des Führers Ratlosigkeit sowie nicht selten das Gefühl einer gewissen Beschämung den bisher von ihm Bekämpften gegenüber. Im zweiten Falle aber tritt ein, was wir besonders heute so oft sehen. In eben dem Maße, in dem der Führer nicht mehr an das von ihm Gesagte glaubt, wird seine Verteidigung hohl und flach, dafür aber gemein in der Wahl der Mittel. Während er selber nicht mehr daran denkt, für seine politischen Offenbarungen ernstlich einzutreten, man stirbt nicht für etwas, an das man selbst nicht glaubt, werden die Anforderungen an seine Anhänger jedoch in eben diesem Verhältnis immer größer und unverschämter, bis er endlich den letzten Rest des Führers opfert, um beim Politiker zu landen. Das heißt, bei jener Sorte von Menschen, deren einzige wirkliche Gesinnung die Gesinnungslosigkeit ist, gepaart mit frecher Aufdringlichkeit und einer oft schamlos entwickelten Kunst der Lüge. Kommt so ein Bursche dann zum Unglück der anständigen Menschheit auch noch in ein Parlament, so soll man schon von Anfang an wissen, dass das Wesen der Politik für ihn nur noch im heroischen Kampf um den dauernden Besitz dieser Milchflasche seines Lebens und seiner Familie besteht. Je mehr dann Weib und Kind an ihr hängen, umso zäher wird er für sein Mandat streiten. Jeder sonstige Mensch mit politischem Instinkt ist damit allein schon sein persönlicher Feind. In jeder neuen Bewegung wittert er den möglichen Beginn seines Endes und in jedem größeren Manne die wahrscheinlich von diesem noch einmal drohende Gefahr. Ich werde auf diese Sorte von Parlamentswanzen noch gründlich zu sprechen kommen. Auch der 30-Jährige wird im Laufe seines Lebens noch vieles zu lernen haben. Allein es wird dies nur eine Ergänzung und Ausfüllung des Rahmens sein, den die grundsätzlich angenommene Weltanschauung ihm vorlegt. Sein Lernen wird kein prinzipielles Umlernen mehr sein, sondern ein Hinzulernen. Und seine Anhänger werden nicht das beklommene Gefühl herunterwürgen müssen, von ihm bisher falsch unterrichtet worden zu sein, sondern im Gegenteil. Das ersichtliche organische Wachsen des Führers wird ihnen Befriedigung gewähren, da sein Lernen ja nur die Vertiefung der eigenen Lehre bedeutet. Dies aber ist in ihren Augen ein Beweis für die Richtigkeit ihrer bisherigen Anschauung. Ein Führer, der die Plattform seiner allgemeinen Weltanschauung an sich, weil als falsch erkannt, verlassen muss, handelt nur dann mit Anstand, wenn er in der Erkenntnis seiner bisherigen fehlerhaften Einsicht die letzte Folgerung zu ziehen bereit ist. Er muss in einem solchen Falle mindestens der öffentlichen Ausübung einer weiteren politischen Betätigung entsagen. Denn da er schon einmal in grundlegenden Erkenntnissen einem Irrtum verfiel, ist die Möglichkeit auch ein zweites Mal gegeben. Auf keinen Fall hat er noch das Recht, weiterhin das Vertrauen der Mitbürger in Anspruch zu nehmen oder gar ein solches zu fordern. Wie wenig allerdings heute einem solchen Anstand entsprochen wird, bezeugt nur die allgemeine Verworfenheit des Packs, das sich zurzeit berufen fühlt, in Politik zu machen. Auserwählt dazu ist von ihnen kaum einer. Ich hatte mich einst gehütet, irgendwie öffentlich aufzutreten, obwohl ich glaube, viel mehr mit der Politik mich beschäftigt zu haben als so viele andere. Nur im kleinsten Kreise sprach ich von dem, was mich innerlich bewegte oder anzog. Dieses Sprechen im engsten Rahmen hatte vieles Gutes für sich. Ich lernte sowohl weniger reden, dafür aber die Menschen in ihren oft unendlich primitiven Anschauungen und Einwänden kennen. Dabei schulte ich mich, ohne Zeit und Möglichkeit zu verlieren, zur eigenen Weiterbildung. Die Gelegenheit dazu war sicher nirgends in Deutschland so günstig wie damals in Wien. Das allgemeine politische Denken in der alten Donaumonarchie war zunächst seinem Umfang nach größer und umspannender als im alten Deutschland der gleichen Zeit. Teile von Preußen, Hamburg und die Küste der Nordsee ausgenommen. Ich verstehe nun unter der Bezeichnung Österreich in diesem Falle jenes Gebiet des großen Habsburgerreiches, das infolge seiner deutschen Besiedlung in jeglicher Hinsicht nicht nur die historische Veranlassung der Bildung dieses Staates überhaupt war, sondern das in seiner Bevölkerung auch ausschließlich jene Kraft auswies, die diesem politisch so künstlichen Gebilde das innere kulturelle Leben auf viele Jahrhunderte zu schenken vermochte. Je mehr Zeit verstrich, umso mehr war Bestand und Zukunft dieses Staates gerade von der Erhaltung dieser Keimzelle des Reiches abhängig. Waren die alten Erblande das Herz des Reiches, das immer wieder frisches Blut in den Kreislauf des staatlichen und kulturellen Lebens trieb, dann aber war Wien Gehirn und Wille zugleich. Schon in ihrer äußeren Aufmachung durfte man dieser Stadt die Kraft zusprechen, in einem solchen Völkerkonglomerat als einigende Königin zu thronen, um so durch die Pracht ihrer eigenen Schönheit die bösen Alterserscheinungen des Gesamten vergessen zu lassen. Mochte das Reich in seinem Inneren noch so heftig zucken unter den blutigen Kämpfen der einzelnen Nationalitäten, das Ausland und besonders Deutschland sah nur das liebenswürdige Bild dieser Stadt. Die Täuschung war umso größer, als Wien in dieser Zeit vielleicht den letzten und größten sichtbaren Aufschwung zu nehmen schien. Unter der Herrschaft eines wahrhaft genialen Bürgermeisters erwachte die ehrwürdige Residenz der Kaiser des Alten Reiches noch einmal zu einem wundersamen jungen Leben. Der letzte große Deutsche, den das Kolonistenvolk der Ostmark aus seinen Reihen gebar, zählte offiziell nicht zu den sogenannten Staatsmännern. Aber indem Dr. Lüger als Bürgermeister der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien eine unerhörte Leistung nach der anderen auf, das darf man sagen, allen Gebieten kommunaler Wirtschafts- und Kulturpolitik hervorzauberte, stärkte er das Herz des gesamten Reiches und wurde über diesen Umweg zum größeren Staatsmann, als die sogenannten Diplomaten alle zusammen es damals waren. Wenn das Völkergebilde, Österreich genannt, endlich dennoch zugrunde ging, dann sprach dies nicht im geringsten gegen die politische Fähigkeit des Deutschtums in der alten Ostmark, sondern war das zwangsläufige Ergebnis der Unmöglichkeit, mit 10 Millionen Menschen einen 50-Millionen-Staat von verschiedenen Nationen auf Dauer halten zu können, wenn nicht eben ganz bestimmte Voraussetzungen rechtzeitig gegeben wurden. Der Deutsch-Österreicher dachte mehr als groß. Er war immer gewohnt, im Rahmen eines großen Reiches zu leben und hatte das Gefühl für die damit verbundenen Aufgaben nie verloren. Er war der Einzige in diesem Staate, der über die Grenzen des engeren Kronlandes hinaus noch die Reichsgrenzen sah. Ja, als das Schicksal ihn schließlich vom gemeinsamen Vaterlande trennen sollte, da versuchte er immer noch, der ungeheuren Aufgabe Herr zu werden und dem Deutschtum zu erhalten, was die Väter in unendlichen Kämpfen dem Osten einst abgerungen hatten. Wobei noch zu bedenken ist, dass dies nur noch mit geteilter Kraft geschehen konnte, denn Herz und Erinnerung der Besten hörten niemals auf, für das gemeinsame Mutterland zu empfinden. Nur ein Rest blieb der Heimat. Schon der allgemeine Gesichtskreis des Deutsch-Österreichers war ein verhältnismäßig weiter. Seine wirtschaftlichen Beziehungen umfassten häufig nahezu das ganze vielgestaltige Reich. Fast alle wirklich großen Unternehmen befanden sich in seinen Händen. Das leitende Personal an Technikern und Beamten war zum größten Teil von ihm gestellt. Er war aber auch der Träger des Außenhandels, soweit nicht das Judentum auf die ureigenste Domäne seine Hand gelegt hatte. Politisch hielt er allein den Staat noch zusammen. Schon die Dienstzeit im Heere warf ihn über die engen Grenzen der Heimat weit hinaus. Der deutsch-österreichische Rekrut rückte wohl vielleicht bei einem deutschen Regimente ein, allein das Regiment selber konnte ebenso gut in der Herzegowina liegen wie in Wien oder Galizien.

Alles, was nun folgte, war nur die historische Abwicklung eines Reiches. Diese Auflösung zu verfolgen, war ebenso erschütternd wie lehrreich. In tausend und abertausend Formen vollzog sich im Einzelnen diese Vollstreckung eines geschichtlichen Urteils. Dass ein großer Teil der Menschen blind durch die Erscheinungen des Zerfalls wandelte, bewies nur den Willen der Götter zu Österreichs Vernichtung. Ich will hier nicht in Einzelheiten mich verlieren, da dies nicht die Aufgabe dieses Buches ist. Ich will nur jene Vorgänge in den Kreis einer gründlicheren Betrachtung ziehen, die als immer gleichbleibende Ursachen des Verfalls von Völkern und Staaten auch für unsere heutige Zeit Bedeutung besitzen und endlich mithelfen, meiner politischen Denkweise die Grundlagen zu sichern. Unter den Einrichtungen, die am deutlichsten die Zerfressung der österreichischen Monarchie auch dem sonst nicht mit scharfem Auge gesegneten Spießbürger aufzeigen konnte, befand sich an der Spitze diejenige, die am meisten Stärke ihr eigen nennen sollte, das Parlament oder wie es in Österreich hieß, der Reichsrat. Ersichtlich war das Muster dieser Körperschaft in England, dem Lande der klassischen Demokratie, gelegen. Von dort übernahm man die ganze beglückende Anordnung und setzte sie so unverändert als möglich nach Wien. Im Abgeordneten- und Herrenhaus feierte das englische Zweikammersystem seine Wiederauferstehung. Nur die Häuser selber waren etwas verschieden. Als Barry einst seinen Parlamentspalast aus den Fluten der Themse herauswachsen ließ, da griff er in die Geschichte des britischen Weltreiches hinein und holte sich aus ihr den Schmuck für die 1200 Nischen, Konsolen und Säulen seines Prachtbaues heraus. In Bildwerk und Malerkunst wurde so das Haus der Lords und des Volkes zum Ruhmestempel der Nation. Hier kam die erste Schwierigkeit für Wien. Denn als der Däne Hansen die letzten Giebel am Marmorhaus der neuen Volksvertretung vollendet hatte, da blieb ihm auch zur Zierde nichts anderes übrig, als Entlehnungen bei der Antike zu versuchen. Römische und griechische Staatsmänner und Philosophen verschönern nun dieses Theatergebäude der westlichen Demokratie und in symbolischer Ironie ziehen über zwei Häusern die Quadrigen nach den vier Himmelsrichtungen auseinander, auf solche Art dem damaligen Treiben im Innern auch nach außen den besten Ausdruck verleihend. Die Nationalitäten hatten sich es als Beleidigung und Provokation verbeten, dass in diesem Werke österreichische Geschichte verherrlicht würde. So wie man im Reiche selbst ja auch erst unter dem Donner der Weltkriegsschlachten wagte, den Wallotschen Bau des Reichstages durch Inschrift dem deutschen Volke zu weihen. Als ich, noch nicht 20 Jahre alt, zum ersten Mal in den Prachtbau am Franzensring ging, um als Zuschauer und Hörer einer Sitzung des Abgeordnetenhauses beizuwohnen, ward ich von den widerstrebendsten Gefühlen erfasst. Ich hatte schon von jeher das Parlament gehasst, jedoch durchaus nicht als Institution an sich. Im Gegenteil, als freiheitlich empfindender Mensch konnte ich mir eine andere Möglichkeit der Regierung gar nicht vorstellen, denn der Gedanke irgendeiner Diktatur wäre bei meiner Haltung zum Hause Habsburg als Verbrechen wider die Freiheit und gegen jede Vernunft vorgekommen. Nicht wenig trug dazu bei, dass mir als jungen Menschen infolge meines vielen Zeitungslesens, ohne dass ich dies wohl selber ahnte, eine gewisse Bewunderung für das englische Parlament eingeimpft worden war, die ich nicht so ohne weiteres zu verlieren vermochte. Die Würde, mit der dort auch das Unterhaus seinen Aufgaben oblag, wie dies unsere Presse so schön zu schildern verstand, imponierte mir mächtig. Konnte es denn überhaupt eine erhabenere Form der Selbstregierung eines Volkstums geben? Gerade deshalb war ich ein Feind des österreichischen Parlaments. Ich hielt die Form des ganzen Auftretens für unwürdig des großen Vorbildes. Nun trat aber noch Folgendes hinzu. Das Schicksal des Deutschtums im österreichischen Staate war abhängig von seiner Stellung im Reichsrat. Bis zur Einführung des allgemeinen und geheimen Wahlrechts war noch eine, wenn auch unbedeutende, deutsche Majorität im Parlament vorhanden. Schon dieser Zustand war bedenklich, da bei der national unzuverlässigen Haltung der Sozialdemokratie diese in kritischen, das Deutschtum betreffenden Fragen, um sich die Anhänger in den einzelnen Fremdvölkern nicht abspenstig zu machen, immer gegen die deutschen Belange auftrat. Die Sozialdemokratie konnte schon damals nicht als deutsche Partei betrachtet werden. Mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts aber hörte die deutsche Überlegenheit auch rein ziffernmäßig auf. Nun war der weiteren Entdeutschung des Staates kein Hindernis mehr im Wege. Der nationale Selbsterhaltungstrieb ließ mich schon damals aus diesem Grunde eine Volksvertretung wenig lieben, in der das Deutschtum immer statt vertreten verraten wurde. Allein dies waren Mängel, die, wie so vieles andere auch, nicht der Sache an sich, sondern dem österreichischen Staate zuzuschreiben waren. Ich glaubte früher noch, dass in der Wiederherstellung der deutschen Mehrheit in den Vertretungskörpern zu einer prinzipiellen Stellungnahme dagegen kein Anlass mehr vorhanden wäre, solange der alte Staat eben überhaupt noch bestünde. So also innerlich eingestellt betrat ich zum ersten Male die ebenso geheiligten wie umstrittenen Räume. Allerdings waren sie mir nur geheiligt durch die erhabene Schönheit des herrlichen Baues. Ein hellenisches Wunderwerk auf deutschem Boden. In wie kurzer Zeit war ich empört, als ich das jämmerliche Schauspiel sah, das sich nun unter meinen Augen abrollte. Es waren einige hundert dieser Volksvertreter anwesend, die eben zu einer Frage von wichtiger wirtschaftlicher Bedeutung Stellung zu nehmen hatten. Mir genügte schon dieser erste Tag, um mich zum Denken auf Wochen hindurch anzuregen. Der geistige Gehalt des Vorgebrachten lag auf einer wahrhaft niederdrückenden Höhe, soweit man das Gerede überhaupt verstehen konnte, denn einige der Herren sprachen nicht Deutsch, sondern in ihren slawischen Muttersprachen oder besser Dialekten. Was ich bis dahin nur aus dem Lesen der Zeitungen wusste, hatte ich nun Gelegenheit, mit eigenen Ohren zu hören. Eine gestikulierende, in allen Tonarten durcheinander schreiende, wild bewegte Masse, darüber einen harmlosen alten Onkel, der sich im Schweiße seines Angesichtes bemühte, durch heftiges Schwingen einer Glocke und bald begütigende, bald ermahnende, ernste Zurufe die Würde des Hauses wieder in Fluss zu bringen. Ich musste lachen. Einige Wochen später war ich neuerdings in dem Hause. Das Bild war verändert, nicht zum Wiedererkennen. Der Saal war ganz leer. Man schlief da unten. Einige Abgeordnete waren auf ihren Plätzen und gähnten sich gegenseitig an. Einer redete, ein Vizepräsident des Hauses war anwesend und sah ersichtlich gelangweilt in den Saal. Die ersten Bedenken stiegen in mir auf. Nun lief ich, wenn mir die Zeit nur irgendwie die Möglichkeit bot, immer wieder hin und betrachtete mir still und aufmerksam das jeweilige Bild, hörte die jeweiligen Reden an, soweit sie zu verstehen waren, studierte die mehr oder minder intelligenten Gesichter dieser Auserkorenen der Nationen dieses traurigen Staates und machte mir dann allmählich meine eigenen Gedanken. Ein Jahr dieser ruhigen Beobachtungen genügte, um meine frühere Ansicht über das Wesen dieser Institution aber auch restlos zu ändern oder zu beseitigen. Mein Inneres nahm nicht mehr Stellung gegen die missgestaltete Form, die dieser Gedanke in Österreich angenommen hatte. Nein, nun konnte ich das ganze Parlament als solches nicht mehr anerkennen. Bis dahin sah ich das Unglück des österreichischen Parlaments im Fehlen der deutschen Majorität. Nun aber sah ich das Verhängnis in der ganz anderen Art und dem Wesen dieser Einrichtung überhaupt. Eine ganze Reihe von Fragen stieg damals in mir auf. Ich begann mich mit dem demokratischen Prinzip der Mehrheitsbestimmung als der Grundlage dieser ganzen Einrichtung vertraut zu machen, schenkte aber auch nicht weniger Aufmerksamkeit den geistigen und moralischen Werten der Herren, die als Ausgewählte der Nationen diesem Zwecke dienen sollten. So lernte ich Institution und Träger derselben zugleich kennen. Im Verlauf einiger Jahre bildete sich mir dann in Erkenntnis und Einsicht der Typ der würdevollsten Erscheinung der neueren Zeit in plastischer Deutlichkeit heraus, der Parlamentarier. Er begann sich mir einzuprägen in einer Form, die niemals mehr einer wesentlichen Änderung unterworfen wurde. Auch dieses Mal hatte mich der Anschauungsunterricht in der praktischen Wirklichkeit davor bewahrt, in einer Theorie zu ersticken, die auf den ersten Blick so vielen verführerisch erscheint, die aber nichtsdestoweniger zu den Verfallserscheinungen der Menschheit zu rechnen ist. Die Demokratie des heutigen Westens ist der Vorläufer des Marxismus, der ohne sie gar nicht denkbar wäre. Sie gibt erst dieser Weltpest den Nährboden, auf dem sich dann die Seuche auszubreiten vermag. In ihrer äußeren Ausdrucksform, dem Parlamentarismus, schuf sie sich noch eine Spottgeburt aus Dreck und Feuer, bei der mir nur leider das Feuer im Augenblick ausgebrannt zu sein scheint. Ich muss dem Schicksal mehr als dankbar sein, dass es mir auch diese Frage noch in Wien zur Prüfung vorlegte. Denn ich fürchte, dass ich mir in Deutschland damals die Antwort zu leicht gemacht haben würde. Hätte ich die Lächerlichkeit dieser Institution, Parlament genannt, zuerst in Berlin kennengelernt, so würde ich vielleicht in das Gegenteil verfallen sein und mich nicht ohne scheinbar guten Grund auf die Seite derjenigen gestellt haben, die des Volkes und des Reiches Heil in der ausschließlichen Förderung der Macht des Kaisergedankens allein erblickten und so der Zeit und dem Menschen dennoch fremd und blind gleichzeitig gegenüberstanden. In Österreich war dies unmöglich. Hier konnte man nicht so leicht von einem Fehler in den anderen verfallen. Wenn das Parlament nichts taugte, dann taugten die Habsburger noch viel weniger, auf gar keinen Fall mehr. Mit der Ablehnung des Parlamentarismus war es hier allein nicht getan, denn dann blieb immer noch die Frage offen, was nun? Die Ablehnung und Beseitigung des Reichsrates würde als einzige Regierungsgewalt ja nur das Haus Habsburg übrig gelassen haben. Ein besonders für mich ganz unerträglicher Gedanke. Die Schwierigkeit dieses besonderen Falles führte mich zu einer gründlicheren Betrachtung des Problems an sich, als dies sonst wohl in so jungen Jahren eingetreten wäre. Was mir zuallererst und am allermeisten zu denken gab, war das ersichtliche Fehlen jeder Verantwortlichkeit einer einzelnen Person. Das Parlament fasst irgendeinen Beschluss, dessen Folgen noch so verheerend sein mögen. Niemand trägt dafür die Verantwortung. Niemand kann je zur Rechenschaft gezogen werden. Denn heißt dies etwa Verantwortung übernehmen, wenn man nach dem Zusammenbruch sondergleichen die schuldige Regierung zurücktritt oder die Koalition sich ändert, ja das Parlament sich auflöst? Kann denn überhaupt eine schwankende Mehrheit von Menschen jemals verantwortlich gemacht werden? Ist denn nicht der Gedanke jeder Verantwortlichkeit an die Person gebunden? Kann man aber praktisch die leitende Person einer Regierung haftbar machen für Handlungen, deren Werden und Durchführung ausschließlich auf das Konto des Wollens und der Geneigtheit einer Vielheit von Menschen zu setzen sind? Oder wird nicht die Aufgabe des leitenden Staatsmannes statt in der Geburt des schöpferischen Gedankens oder Planes an sich vielmehr nur in der Kunst gesehen, die Genialität seiner Entwürfe einer Hammelherde von Hohlköpfen verständlich zu machen, um dann deren gütige Zustimmung zu erbetteln? Ist denn das Kriterium des Staatsmanns, dass er die Kunst der Überredung in ebenso hohem Maße besitze, wie die der staatsmännischen Klugheit im Fassen großer Richtlinien oder Entscheidungen? Ist die Unfähigkeit des Führers dadurch bewiesen, dass es ihm nicht gelingt, die Mehrheit des durch mehr oder minder saubere Zufälle zusammengebeulten Haufens für die bestimmte Idee zu gewinnen? Ja, hat denn dieser Haufe überhaupt schon mal eine Idee begriffen, ehe der Erfolg zum Verkünder ihrer Größe wurde? Ist denn nicht jede geniale Tat auf dieser Welt der sichtbare Protest des Genies gegen die Trägheit der Masse? Was aber soll der Staatsmann tun, dem es nicht gelingt, die Gunst dieses Haufens für seine Pläne zu erschmeicheln? Soll er sie erkaufen? Oder soll er angesichts der Dummheit seiner Mitbürger auf die Durchführung der als Lebensnotwendigkeiten erkannten Aufgaben verzichten? Sich zurückziehen? Oder soll er dennoch bleiben? Kommt nicht in einem solchen Falle der wirkliche Charakter in einen unlösbaren Konflikt zwischen Erkenntnis und Anstand oder besser gesagt ehrlicher Gesinnung? Wo liegt hier die Grenze, die die Pflicht der Allgemeinheit gegenüber scheidet von der Verpflichtung der persönlichen Ehre? Muss nicht jeder wahrhaftige Führer es sich verbitten, auf solche Weise zum politischen Schieber degradiert zu werden? Und muss nicht umgekehrt jeder Schieber sich nun berufen fühlen, in Politik zu machen, da die letzte Verantwortung niemals er, sondern irgendein unfassbarer Haufe zu tragen hat? Muss nicht unser parlamentarisches Mehrheitsprinzip zur Demolierung des Führergedankens überhaupt führen? Glaubt man aber, dass der Fortschritt der Welt etwa aus dem Gehirn von Mehrheiten stammt und nicht aus den Köpfen Einzelner? Oder vermeint man vielleicht für die Zukunft dieser Voraussetzung menschlicher Kultur entbehren zu können? Scheint sie nicht im Gegenteil heute nötiger zu sein als je? Indem das parlamentarische Prinzip der Majoritätenbestimmung die Autorität der Person ablehnt und an deren Stelle die Zahl der jeweiligen Haufen setzt, sündigt es wieder den aristokratischen Grundgedanken der Natur, wobei allerdings deren Anschauung vom Adel in keinerlei Weise etwa mit der heutigen Dekadenz unserer oberen 10.000 verkörpert zu sein braucht. Welche Verwüstungen diese Einrichtung moderner demokratischer Parlamentsherrschaft anrichtet, kann sich freilich der Leser jüdischer Zeitungen schwer vorstellen, sofern er nicht selbstständig denken und prüfen gelernt hat. Sie ist in erster Linie der Anlass für die unglaubliche Überschwemmung des gesamten politischen Lebens mit der minderwertigsten Erscheinung unserer Tage. So sehr sich der wahrhaftige Führer von einer politischen Betätigung zurückziehen wird, die zu ihrem größten Teile nicht in der schöpferischen Leistung und Arbeit bestehen kann, als vielmehr im Feilschen und Handeln um die Gunst einer Mehrheit, so sehr wird sich gerade diese Tätigkeit dem kleinen Geist entsprechen und diesen mithin auch anziehen. Je zwergenhafter ein solcher Lederhändler heute an Geist und Können ist, je klarer ihm die eigene Einsicht, die Jämmerlichkeit seiner tatsächlichen Erscheinung zu Bewusstsein bringt, umso mehr wird er ein System preisen, das von ihm gar nicht die Kraft und Genialität eines Riesen verlangt, sondern vielmehr mit der Pfiffigkeit eines Dorfschulzen Vorlieb nimmt, ja eine solche Art von Weisheit lieber sieht als die eines Perikles. Dabei braucht ein solcher Tropf sich nie mit der Verantwortung seines Wirkens abquälen. Er ist dieser Sorge deshalb gründlich enthoben, da er ja genau weiß, dass ganz gleich wie immer auch das Ergebnis seiner staatsmännischen Murkserei sein wird, sein Ende schon längst in den Sternen verzeichnet ist. Er wird eines Tages einem anderen ebenso großen Geist den Platz zu räumen haben. Denn dies ist mit ein Kennzeichen eines solchen Verfalls, dass die Menge großer Staatsmänner in eben dem Maße zunimmt, in dem der Maßstab des Einzelnen zusammenschrumpft. Er wird aber mit zunehmender Abhängigkeit von parlamentarischen Mehrheiten immer kleiner werden müssen, da sowohl die großen Geister es ablehnen werden, die büttelblöder Nichtskönner und Schwätzer zu sein, wie umgekehrt die Repräsentanten der Majorität, das ist also der Dummheit, nichts inständiger hassen als den überlegenen Kopf. Es ist immer ein tröstliches Gefühl für solch eine Ratsversammlung schilderer Stadtverordneter, einen Führer an der Spitze zu wissen, dessen Weisheit dem Niveau der Anwesenden entspricht. Hat doch so jeder die Freude, von Zeit zu Zeit auch seinen Geist dazwischen blitzen zu lassen. Und vor allem aber, wenn Hinze Meister sein kann, warum dann nicht auch einmal der Peter? Am innigsten entspricht diese Erfindung der Demokratie der aber einer Eigenschaft, die in letzter Zeit zu einer wahren Schande ausgewachsen ist, nämlich der Feigheit eines großen Teils unseres sogenannten Führertums. Welch ein Glück, sich in allen wirklichen Entscheidungen von einiger Bedeutung hinter den Rockschößen einer sogenannten Majorität verstecken zu können. Man sehe sich nur solch einen politischen Strauchdieb einmal an, wie er besorgt zu jeder Verrichtung sich die Zustimmung der Mehrheit erbettelt, um sich so die notwendigen Spießgesellen zu sichern und damit jederzeit die Verantwortung abladen zu können. Dies aber ist mit der Hauptgrund, warum eine solche Art politischer Betätigung einem innerlich anständigen und damit aber auch mutigen Mann widerlich und verhasst ist, während es alle elenden Charaktere anzieht. Denn wer nicht für seine Handlung persönlich auch die Verantwortung übernehmen will, sondern nach Deckung sucht, ist ein feiger Lump. So wie aber erst einmal die Leiter einer Nation aus solchen Jämmerlingen bestehen, dann wird sich dies schon in kurzer Zeit böse rächen. Man wird dann zu keiner entschlossenen Handlung mehr den Mut aufbringen, wird jede auch noch so schmähliche Entehrung lieber hinnehmen, als sich zu einem Entschlusse aufzuraffen. Ist doch niemand mal da, der von sich aus bereit ist, seine Person und seinen Kopf für die Durchführung einer rücksichtslosen Entscheidung einzusetzen. Denn eines soll und darf man nie vergessen, die Majorität kann auch hier den Mann niemals ersetzen.

So aber stimmen 500 Menschen von mehr als bescheidenen Ausmaßen über die wichtigsten Belange der Nation ab, setzen Regierungen ein, die sich dann selber in jedem einzelnen Falle und jeder besonderen Frage die Zustimmung der erlauchten Ratsversammlung zu holen haben. Mithin wird also tatsächlich die Politik von 500 gemacht. Und danach sieht sie auch meistens aus. Aber selbst die Genialität dieser Volksvertreter ganz aus dem Spiele gelassen, bedenke man doch, welch verschiedener Art die Probleme sind, die einer Erledigung harren. Auf welch auseinanderliegenden Gebieten Lösungen und Entscheidungen getroffen werden müssen. Und man wird wohl begreifen, wie untauglich hierzu eine Regierungseinrichtung sein muss, die das letzte Bestimmungsrecht einer Massenversammlung von Menschen überträgt, von der immer nur ein ganz winziger Bruchteil Kenntnisse und Erfahrung in der zur Behandlung stehenden Angelegenheit besitzt. Die wichtigsten wirtschaftlichen Maßnahmen werden so einem Forum unterbreitet, das nur zu einem Zehntel seiner Mitglieder wirtschaftliche Vorbildung aufzuweisen hat. Das heißt aber noch nichts anderes, als die letzte Entscheidung in einer Sache in die Hände von Männern legen, denen jegliche Voraussetzung hierzu vollkommen fehlt. So ist es aber mit jeder anderen Frage auch. Immer wird durch eine Mehrheit von Nichtswissern und Nichtskönnern der Ausschlag gegeben werden, da ja die Zusammensetzung der Einrichtung unverändert bleibt, während sich die zur Behandlung stehenden Probleme auf fast alle Gebiete des öffentlichen Lebens erstrecken. Mithin einen dauernden Wechsel der über sie urteilenden und bestimmenden Abgeordneten voraussetzen würden. Es ist aber doch unmöglich, über Verkehrsangelegenheiten dieselben Menschen verfügen zu lassen wie, sagen wir, über eine Frage hoher Außenpolitik. Es müssten dies anders denn lauter Universalgenies sein, wie sie in Jahrhunderten kaum einmal in wirkliche Erscheinung treten. Leider handelt es sich hier aber zumeist überhaupt um keine Köpfe, sondern um ebenso beschränkte wie eingebildete und aufgeblasene Dilettanten geistiger Halbwelt übelster Sorte. Daher kommt auch die so oft unverständliche Leichtsinnigkeit, mit der diese Herrschaften über Dinge reden und beschließen, die selbst den größten Geistern sorgenvolle Überlegungen bereiten würden. Maßnahmen von der schwersten Bedeutung für die Zukunft eines Staates, ja einer Nation, werden da getroffen, als ob eine ihnen sicher besser zustehende Partie Schafskopf oder Tarock auf dem Tische läge und nicht das Schicksal einer Rasse. Nun wäre es sicherlich ungerecht, zu glauben, dass jeder der Abgeordneten eines solchen Parlamentes von sich aus schon immer mit so geringen Gefühlen für Verantwortung behaftet gewesen sei. Nein, durchaus nicht. Aber indem dieses System den Einzelnen zwingt, zu solchen ihm gar nicht liegenden Fragen Stellung zu nehmen, verdirbt es allmählich den Charakter. Keiner wird den Mut aufzubringen, Vermögen zu erklären. Meine Herren, ich glaube, wir verstehen von dieser Angelegenheit nichts, ich persönlich wenigstens auf keinen Fall. Im Übrigen würde dies auch nur wenig ändern, denn sicher bliebe diese Art von Aufrichtigkeit nicht nur gänzlich unverstanden, sondern man ließe sich auch wohl kaum durch einen solchen ehrlichen Esel das allgemeine Spiel verderben. Wer die Menschen nun aber kennt, wird begreifen, dass in einer so illustren Gesellschaft nicht gerne einer der Dümmste sein möchte, und in gewissen Kreisen ist Ehrlichkeit immer noch gleichbedeutend mit Dummheit. So wird auch der zunächst noch ehrenhafte Vertreter zwangsläufig in diese Bahn der allgemeinen Verlogenheit und Betrügerei geworfen. Gerade die Überzeugung, dass das Nichtstun des Einzelnen an der Sache an und für sich gar nichts ändern würde, tötet jede ehrliche Regung, die dem einen oder anderen etwa noch aufsteigen mag. Er wird sich zum Schlusse noch einreden, dass er persönlich noch lange nicht der Schlechteste unter den anderen sei und durch sein Mittun nur vielleicht Ärgeres verhüte. Freilich wird man den Einwand bringen, dass allerdings der einzelne Abgeordnete in dieser oder jener Sache kein besonderes Verständnis besitze, aber seine Stellungnahme ja von der Fraktion als Leiterin der Politik des betreffenden Herrn doch beraten werde. Diese habe ihre besonderen Ausschüsse, die von Sachverständigen ohnehin mehr als genügend erleuchtet würden. Dies scheint auf den ersten Blick zu stimmen. Aber die Frage wäre doch dann die, warum wählt man 500, wenn doch nur einige die nötige Weisheit zur Stellungnahme in den wichtigsten Belangen besitzen? Ja, darin liegt eben des Pudels Kern. Es ist nicht das Ziel unseres heutigen demokratischen Parlamentarismus, etwa eine Versammlung von Weisen zu bilden, als vielmehr eine Schar geistig abhängiger Nullen zusammenzustellen, deren Leitung nach bestimmten Richtlinien umso leichter wird, je größer die persönliche Beschränktheit des Einzelnen ist. Nur so kann Parteipolitik im heutigen üblen Sinne gemacht werden. Nur so aber ist es auch möglich, dass der eigentliche Drahtzieher immer vorsichtig im Hintergrunde zu bleiben vermag, ohne jemals persönlich zur Verantwortung gezogen werden zu können. Denn nun wird jede der Nation noch so schädliche Entscheidung ja nicht auf das Konto eines allen sichtbaren Lumpen kommen, sondern auf die Schultern einer ganzen Fraktion abgeladen werden. Damit aber fällt jede praktische Verantwortung weg, denn diese kann nur in der Verpflichtung einer einzelnen Person liegen und nicht in der einer parlamentarischen Schwätzervereinigung. Diese Einrichtung kann nur den allerverlogensten und zugleich besonders das Tageslicht scheuenden Schliefern lieb und wert sein, während sie jedem ehrlichen Gradlinien und zur persönlichen Verantwortung bereiten Kerl verhasst sein muss. Daher ist diese Art von Demokratie auch das Instrument derjenigen Rasse geworden, die ihren inneren Zielen nach die Sonne zu scheuen hat, jetzt und in allen Zeiten der Zukunft. Nur der Jude kann eine Einrichtung preisen, die schmutzig und unwahr ist wie er selber. Dem steht gegenüber die wahrhaftige germanische Demokratie der freien Wahl des Führers, mit dessen Verpflichtung zur vollen Übernahme aller Verantwortung für sein Tun und Lassen. In ihr gibt es keine Abstimmung einer Majorität zu einzelnen Fragen, sondern nur die Bestimmung eines Einzigen, der dann mit Vermögen und Leben für seine Entscheidung einzutreten hat. Wenn man mit dem Einwand kommen wird, dass unter solchen Voraussetzungen sich schwerlich jemand bereit finden dürfte, seine Person einer so riskanten Aufgabe zu widmen, so muss darauf nur eines geantwortet werden: Gott sei gedankt! Darin liegt ja eben der Sinn der germanischen Demokratie, dass nicht der nächstbeste unwürdige Streber und moralische Drückeberger auf Umwegen zur Regierung seiner Volksgenossen kommt, sondern dass schon durch die Größe der zu übernehmenden Verantwortung Nichtskönner und Schwächlinge zurückgeschreckt werden. Sollte sich aber dennoch einmal einer solcher Burschen einzustehlen versuchen, dann kann man ihn leichter finden und rücksichtslos anfahren. Hinweg, feiger Lump! Ziehe den Fuß zurück, du beschmutzest die Stufen, denn der Vorderausstieg in das Pantheon der Geschichte ist nicht für Schleicher da, sondern für Helden. Zu dieser Anschauung hatte ich mich nach zweijährigem Besuch des Wiener Parlaments durchgerungen. Ich ging dann nicht mehr weiter hinein. Das parlamentarische Regiment hatte mit ein Hauptverdienst an der in den letzten Jahren immer mehr zunehmenden Schwäche des alten habsburgischen Staates. Je mehr durch sein Wirken die Vorherrschaft des Deutschtums gebrochen wurde, umso mehr verfiel man nun einem System der Ausspielung der Nationalitäten untereinander. Im Reichsrat selber ging dies immer auf Kosten der Deutschen und damit allerdings in letzter Linie auf Kosten des Reiches. Denn um die Jahrhundertwende schon musste auch dem Allereinfältigsten einleuchten, dass die Anziehungskraft der Monarchie die Loslösungsbestrebungen der Länder nicht mehr zu bannen vermochte. Im Gegenteil. Je armseliger die Mittel wurden, die der Staat zu seiner Erhaltung aufzuwenden hatte, umso mehr stieg die allgemeine Verachtung für ihn. Nicht nur in Ungarn, sondern auch in den einzelnen slawischen Provinzen fühlte man sich mit der gemeinsamen Monarchie genauso wenig mehr identisch, dass ihre Schwäche keineswegs als eigene Schande empfunden wurde. Man freute sich eher noch über solche Anzeichen des eintretenden Alters, hoffte man doch mehr auf ihren Tod als auf ihre Gesundung. Im Parlament wurde der vollkommene Zusammenbruch noch verhindert durch ein würdeloses Nachgeben und Erfüllen aber auch jeder Erpressung, die dann der Deutsche zu bezahlen hatte. Im Lande durch ein möglichst geschicktes Ausspielen der einzelnen Völker gegeneinander. Allein die allgemeine Linie der Entwicklung war dennoch gegen die Deutschen gerichtet. Besonders seit die Thronfolgerschaft dem Erzherzog Franz Ferdinand einen gewissen Einfluss einzuräumen begann, kam in die von oben herunter betriebene Tschechisierung Plan und Ordnung. Mit allen nur möglichen Mitteln versuchte dieser zukünftige Herrscher der Doppelmonarchie, der Entdeutschung Vorschub zu leisten oder sie selber zu fördern, mindestens aber zu decken. Rein deutsche Orte wurden so über den Umweg der staatlichen Beamtenschaft langsam, aber unbeirrt sicher in die gemischtsprachige Gefahrenzone hineingeschoben. Selbst in Niederösterreich begann dieser Prozess immer schnellere Fortschritte zu machen und Wien galt vielen Tschechen schon als ihre größte Stadt. Die Gemahlin des Erzherzogs war als ehemalige tschechische Gräfin dem Prinzen morganatisch angetraut. Sie stammte aus Kreisen, deren deutschfeindliche Stellung Tradition bildete. Der leitende Gedanke dieses neuen Habsburgers, dessen Familie nur mehr Tschechisch sprach, war, in Mitteleuropa allmählich einen slawischen Staat aufzurichten, der zum Schutz gegen das orthodoxe Russland auf streng katholische Grundlage gestellt werden sollte. Damit wurde, wie schon öfters bei den Habsburgern, die Religion wieder einmal in den Dienst eines rein politischen Gedankens, noch dazu eines, wenigstens von deutschen Gesichtspunkten aus betrachtet, unseligen Gedankens gestellt. Das Ergebnis war ein mehr als trauriges in vielfacher Hinsicht. Weder das Haus Habsburg noch die katholische Kirche bekamen den erwarteten Lohn. Habsburg verlor den Thron, Rom einen großen Staat. Denn indem die Krone auch religiöse Momente in den Dienst ihrer politischen Erwägungen stellte, rief sie einen Geist wach, den sie selber zunächst freilich nicht für möglich gehalten hatte. Aus dem Versuch, mit allen Mitteln das Deutschtum in der alten Monarchie auszurotten, erwuchs als Antwort die alldeutsche Bewegung in Österreich. Mit den 80er Jahren hatte der manchesterliche Liberalismus jüdischer Grundeinstellung auch in der Monarchie den Höhepunkt erreicht, wenn nicht schon überschritten. Die Reaktion dagegen kam jedoch, wie bei allen im alten Österreich, nicht aus in erster Linie sozialen Gesichtspunkten heraus, sondern aus nationalen. Der Selbsterhaltungstrieb zwang das Deutschtum, in schärfster Form sich zur Wehr zu setzen. Erst in zweiter Linie begannen langsam auch wirtschaftliche Erwägungen, maßgeblichen Einfluss zu gewinnen. So schälten sich zwei Parteigebilde aus dem allgemeinen politischen Durcheinander heraus, das eine mehr national, das andere mehr sozial eingestellt, beide aber hochinteressant und lehrreich für die Zukunft. Nach dem niederdrückenden Ende des Krieges 1866 trug das Haus Habsburg sich mit dem Gedanken einer Wiedervergeltung auf dem Schlachtfelde. Nur der Tod des Kaisers Max von Mexiko, dessen unglückliche Expedition man in erster Linie Napoleon III. Zuschrieb und dessen Fallenlassen durch den Franzosen allgemeine Empörung wachrief, verhinderte ein engeres Zusammengehen mit Frankreich. Dennoch lag Habsburg damals auf der Lauer. Wäre der Krieg 1870-71 nicht zu einem so einzigartigen Siegeszug geworden, so hätte der Wiener Hof wohl doch noch das blutige Spiel um die Rache für Sadowa gewagt. Als aber die ersten Heldenmären von den Schlachtfeldern eintrafen, wundersam und kaum zu glauben, aber dennoch wahr, da erkannte der weiseste aller Monarchen die unpassende Stunde und machte eine möglichst gute Miene zum bösen Spiel. Der Heldenkampf dieser beiden Jahre hatte aber noch ein viel gewaltigeres Wunder vollbracht. Denn bei den Habsburgern entsprach die veränderte Stellungnahme niemals dem Drang des inneren Herzens, sondern dem Zwang der Verhältnisse. Das deutsche Volk in der alten Ostmark aber wurde von dem Siegesrausche des Reiches mitgerissen und sah mit tiefster Ergriffenheit das Wiederauferstehen des Traums der Väter zur herrlichsten Wirklichkeit. Denn man täusche sich nicht, der wahrhaft deutschgesinnte Österreicher hat auch in Königgrätz von diesen Stunden an nur mehr die ebenso tragische wie aber auch notwendige Voraussetzung erkannt, zur Wiederaufrichtung eines Reiches, das nicht mehr mit dem fauligen Marasmus des alten Bundes behaftet sein sollte und es auch nicht mehr war. Er lernte vor allem auch am gründlichsten am eigenen Leibe zu fühlen, dass das Haus Habsburg seine geschichtliche Sendung endlich beendet hatte und das neue Reich nur mehr den zum Kaiser küren dürfe, der in seiner heldischen Gesinnung der Krone des Rheines ein würdiges Haupt zu bieten habe. Viel mehr noch aber war das Schicksal zu preisen, dass es diese Belehnung an den Sprossen eines Hauses vollzog, das in Friedrich dem Großen schon einmal der Nation in verschwommener Zeit ein leuchtendes Sinnbild zur Erhebung für immer geschenkt hatte. Als aber nach dem großen Kriege das Haus Habsburg mit letzter Entschlossenheit daran ging, das gefährliche Deutschtum der Doppelmonarchie, dessen innere Gesinnung nicht zweifelhaft sein konnte, langsam aber unerbittlich auszurotten, denn dies musste das Ende der Slavisierungspolitik sein, da brannte der Widerstand des zum Ende bestimmten Volkes empor in einer Art, wie die deutsche Geschichte der neueren Zeit dies noch nicht kannte. Zum ersten Male wurden national und patriotisch gesinnte Männer Rebellen. Rebellen nicht gegen die Nation, auch nicht gegen den Staat an sich, sondern Rebellen gegen eine Art der Regierung, die ihrer Überzeugung nach zum Untergang des eigenen Volkes führen musste. Zum ersten Mal in der neueren deutschen Geschichte schied sich der landläufige dynastische Patriotismus von nationaler Vaterlands- und Volksliebe. Es ist das Verdienst der alldeutschen Bewegung Deutsch-Österreichs der 90er Jahre gewesen, in klarer und eindeutiger Weise festgestellt zu haben, dass eine Staatsautorität nur dann das Recht hat, Achtung und Schutz zu verlangen, wenn sie den Belangen eines Volkstums entspricht, mindestens ihm aber nicht Schaden zufügt. Staatsautorität als Selbstzweck kann es nicht geben, da in diesem Falle jede Tyrannei auf dieser Welt unangreifbar und geheiligt wäre. Wenn durch die Hilfsmittel der Regierungsgewalt ein Volkstum dem Untergang entgegengeführt wird, dann ist die Rebellion eines jeden Angehörigen eines solchen Volkes nicht nur Recht, sondern Pflicht. Die Frage aber, wann ein solcher Fall gegeben sei, wird nicht entschieden durch theoretische Abhandlungen, sondern durch die Gewalt und den Erfolg. Da jede Regierungsgewalt selbstverständlich die Pflicht der Erhaltung der Staatsautorität für sich in Anspruch nimmt, mag sie auch noch so schlecht sein und die Belange eines Volkstums tausendmal verraten, so wird der völkische Selbsterhaltungstrieb bei Niederkämpfung einer solchen Macht zur Erringung der Freiheit oder Unabhängigkeit dieselben Waffen zu führen haben, mittels derer der Gegner sich zu halten versucht. Der Kampf wird demnach so lange mit legalen Mitteln gekämpft werden, solange auch die zu stürzende Macht sich solcher bedient. Es wird aber auch nicht vor Illegalen zurückzuschrecken sein, wenn auch der Unterdrücker solche anwendet. Im Allgemeinen aber soll nie vergessen werden, dass nicht die Erhaltung eines Staates oder gar einer Regierung höchster Zweck des Daseins der Menschen ist, sondern die Bewahrung ihrer Art. Ist aber einmal diese selber in Gefahr, unterdrückt oder gar beseitigt zu werden, dann spielt die Frage der Legalität nur mehr eine untergeordnete Rolle. Es mag dann sein, dass sich die herrschende Macht tausendmal sogenannter legaler Mittel in ihrem Vorgehen bedient, so ist dennoch der Selbsterhaltungstrieb der Unterdrückten immer die erhabenste Rechtfertigung für ihren Kampf mit allen Waffen. Nur aus der Anerkennung dieses Satzes alleine sind die Freiheitskämpfe gegen innere und äußere Versklavung von Völkern auf dieser Erde in so gewaltigen historischen Beispielen geliefert worden. Menschenrecht bricht Staatsrecht. Unterliegt aber ein Volk in seinem Kampf um die Rechte des Menschen, dann wurde es eben auf der Waagschale zu leicht befunden für das Glück der Forterhaltung auf der irdischen Welt. Denn wer nicht bereit oder fähig ist, für sein Dasein zu streiten, dem hat die ewig gerechte Vorsehung schon das Ende bestimmt. Die Welt ist nicht da für feige Völker. Wie leicht es einer Tyrannei aber ist, sich das Mäntelchen einer sogenannten Legalität umzuhängen, zeigte wieder am klarsten und eindringlichsten das Beispiel Österreichs. Die legale Staatsgewalt fußte damals auf dem deutschfeindlichen Boden des Parlaments mit seinen nichtdeutschen Majoritäten und dem ebenso deutschfeindlichen Herrscherhaus. In diesen beiden Faktoren war die gesamte Staatsautorität verkörpert. Von dieser Stelle aus das Los des deutsch-österreichischen Volkes ändern zu wollen, war Unsinn. Damit wäre nun nach Meinung unserer Anbieter des einzig legalen möglichen Weges und der Staatsautorität an sich jeder Widerstand, weil mit legalen Mitteln nicht durchführbar, zu unterlassen gewesen. Dieses aber würde das Ende des deutschen Volkes in der Monarchie mit zwingender Notwendigkeit, und zwar in kurzer Zeit, bedeutet haben. Tatsächlich ist das Deutschtum vor diesem Schicksal auch nur durch den Zusammenbruch dieses Staates allein gerettet worden. Der bebrillte Theoretiker freilich würde immer noch lieber für seine Doktrin sterben als für sein Volk. Da die Menschen sich erst Gesetze schaffen, glauben sie, sie wären später für sie da. Mit diesem Unsinn zum Entsetzen aller theoretischen Prinzipienreiter sowie sonstiger staatlicher Fetischinsulaner gründlich aufgeräumt zu haben, war das Verdienst der damaligen alldeutschen Bewegung in Österreich. Indem die Habsburger versuchten, mit allen Mitteln den Deutschtum auf den Leib zu rücken, griff diese Partei das erhabene Herrscherhaus selber und zwar rücksichtslos an. Sie hat zum ersten Male die Sonde an diesen faulen Staat gelegt und Hunderttausenden die Augen geöffnet. Es ist ihr Verdienst, den herrlichen Begriff der Vaterlandsliebe aus der Umarmung dieser traurigen Dynastie erlöst zu haben. Ihr Anhang war in der ersten Zeit ihres Auftretens außerordentlich groß, ja drohte zu einer förmlichen Lawine zu werden. Allein der Erfolg hielt nicht an. Als ich nach Wien kam, war die Bewegung schon längst von der inzwischen zur Macht gelangten christlich-sozialen Partei überflügelt, ja zu einer nahezu vollständigen Bedeutungslosigkeit herabgedrückt worden. Dieser ganze Vorgang des Werdens und Vergehens der alldeutschen Bewegung einerseits und des unerhörten Aufstiegs der christlich-sozialen Partei andererseits sollte als klassisches Studienobjekt für mich von tiefster Bedeutung werden. Als ich nach Wien kam, standen meine Sympathien voll und ganz auf der Seite der alldeutschen Richtung. Dass man den Mut aufbrachte, im Parlament den Ruf Hochhohenzollern auszustoßen, imponierte mir ebenso sehr, wie es mich freute, dass man sich immer noch als das bloß vorübergehend getrennte Bestandteil des Deutschen Reiches betrachtete und keinen Augenblick vergehen ließ, um dieses auch öffentlich zu bekunden, erweckte in mir freudige Zuversicht. Dass man mit allen das Deutschtum betreffenden Fragen rücksichtslos Farbe bekannte und niemals zu Kompromissen sich herbeiließ, schien mir das einzige noch gangbare Mittel zur Rettung unseres Volkes zu sein. Dass aber die Bewegung nach ihrem erst so herrlichen Aufstieg nun so niedersank, konnte ich nicht verstehen. Noch weniger aber, dass die christlich-soziale Partei in dieser gleichen Zeit zu so ungeheurer Macht zu gelangen vermochte. Sie war damals gerade am Gipfel ihres Ruhmes angelangt. Indem ich daran ging, beide Bewegungen zu vergleichen, gab mir auch hier das Schicksal durch meine sonstige traurige Lage beschleunigt den besten Unterricht zum Verständnis der Ursachen dieses Rätsels. Ich beginne mein Abwägen zuerst mit den beiden Männern, die als Führer und Begründer der beiden Parteien anzusehen sind, Georg von Schönerer und Dr. Karl Lüger. Rein menschlich genommen ragen sie, einer wie der andere, weit über den Rahmen und das Ausmaß der sogenannten parlamentarischen Erscheinungen hinaus. Im Sumpfe der allgemeinen politischen Korruption blieb ihr ganzes Leben rein und unantastbar. Dennoch lag meine persönliche Sympathie zuerst auf Seiten des alldeutschen Schönerer, um sich nur nach und nach dem christlich-sozialen Führer ebenfalls zuzuwenden. In ihren Fähigkeiten verglichen schien mir schon damals Schönerer als der bessere und gründlichere Denker in prinzipiellen Problemen zu sein. Er hat das zwangsläufige Ende des österreichischen Staates richtiger und klarer erkannt als irgendein anderer. Würde man besonders im Reiche seine Warnungen vor der Habsburger Monarchie besser gehört haben, so wäre das Unglück des Weltkrieges Deutschland gegen ganz Europa nie gekommen. Allein wenn Schönerer die Probleme ihrem inneren Wesen nach erkannte, dann irrte er sich umso mehr in den Menschen. Hier lag wieder die Stärke Dr. Lügers. Dieser war ein seltener Menschenkenner, der sich besonders hütete, die Menschen besser zu sehen, als sie nun einmal sind. Daher rechnete er auch mehr mit den realen Möglichkeiten des Lebens, während Schönerer hierfür nur wenig Verständnis aufbrachte. Alles, was der Alldeutsche auch dachte, war theoretisch genommen richtig. Allein indem die Kraft und das Verständnis fehlte, die theoretische Erkenntnis der Masse zu vermitteln, sie also in solche Form zu bringen, dass sie damit der Aufnahmefähigkeit des breiten Volkes entsprach, die nun einmal eine begrenzte ist und bleibt, war eben das Erkennen nur seherische Weisheit, ohne jemals praktische Wirklichkeit werden zu können. Dieses Fehlen tatsächlicher Menschenkenntnis führte aber im weiteren Verlaufe zu einem Irrtum in der Krafteinschätzung ganzer Bewegungen sowie uralter Institutionen. Endlich hat Schönerer allerdings erkannt, dass es sich hier um Weltanschauungsfragen handelt, aber nicht begriffen, dass sich zum Träger solcher nahezu religiösen Überzeugungen in erster Linie immer nur die breiten Massen eines Volkes eignen. Er sah in leider nur sehr kleinem Umfang die außerordentliche Begrenztheit des Kampfeswillen der sogenannten bürgerlichen Kreise schon infolge ihrer wirtschaftlichen Stellung, die den Einzelnen zu viel zu verlieren befürchten lässt und ihn deshalb auch mehr zurückhält. Und doch wird im Allgemeinen eine Weltanschauung nur dann Aufsicht auf den Sieg haben, wenn sich die breite Masse als Trägerin der neuen Lehre bereit erklärt, den notwendigen Kampf auf sich zu nehmen. Diesem Mangel an Verständnis für die Bedeutung der unteren Volksschichten entsprang dann aber auch die vollständig unzureichende Auffassung über die soziale Frage. In all dem war Dr. Lüger das Gegenteil Schönerers. Die gründliche Menschenkenntnis ließ ihn die möglichen Kräfte ebenso richtig beurteilen, wie er dadurch aber auch bewahrt blieb vor einer zu geringen Einschätzung vorhandener Institutionen, ja vielleicht gerade aus diesem Grunde sich eher solcher als Hilfsmittel zur Erreichung seiner Absichten bedienen lernte. Er verstand nur zu genau, dass die politische Kampfkraft des oberen Bürgertums in der heutigen Zeit nur gering und nicht ausreichend war, einer neuen großen Bewegung den Sieg zu erkämpfen. Daher legte er das Hauptgewicht seiner politischen Tätigkeit auf die Gewinnung von Schichten, deren Dasein bedroht war und mithin eher zu einem Ansporn als zu einer Lähmung des Kampfwillens wurde. Ebenso war er geneigt, sich all der einmal schon vorhandenen Machtmittel zu bedienen, bestehende mächtige Einrichtungen sich geneigt zu machen, um aus solchen alten Kraftquellen für die eigene Bewegung möglichst großen Nutzen ziehen zu können. So stellte er seine neue Partei in erster Linie auf den vom Untergange bedrohten Mittelstand ein und sicherte sich dadurch eine nur sehr schwer zu erschütternde Anhängerschaft von ebenso großer Opferwilligkeit wie zäher Kampfkraft. Sein unendlich klug ausgestaltetes Verhältnis zur katholischen Kirche aber gewann ihm in kurzer Zeit die jüngere Geistlichkeit in einem Umfange, dass die alte klerikale Partei entweder das Kampffeld zu räumen gezwungen war oder noch klüger, sich der neuen Partei anschloss, um so langsam Position um Position wiederzugewinnen. Würde aber dies allein als das charakteristische Wesen des Mannes angesehen werden, dann geschehe ihm schweres Unrecht. Denn zum klugen Taktiker kamen auch die Eigenschaften eines wahrhaft großen und genialen Reformers. Freilich auch hier, nur begrenzt durch eine genaue Kenntnis der nun einmal vorhandenen Möglichkeiten sowie auch der Fähigkeiten der eigenen Person. Es war ein unendlich praktisches Ziel, das sich dieser wahrhaft bedeutende Mann gestellt hatte. Er wollte Wien erobern. Wien war das Herz der Monarchie, von dieser Stadt ging noch das letzte Leben in den krankhaft und alt gewordenen Körper des morschen Reiches hinaus. Je gesünder das Herz wurde, umso frischer musste auch der übrige Körper aufleben. Ein prinzipiell richtiger Gedanke, der aber doch nur eine bestimmte begrenzte Zeit zur Anwendung kommen konnte. Und hierin lag die Schwäche dieses Mannes. Was er als Bürgermeister der Stadt Wien geleistet hat, ist im besten Sinne des Wortes unsterblich. Die Monarchie aber vermochte er dadurch nicht mehr zu retten. Es war zu spät. Dieses hatte sein Widersacher Schönerer klarer gesehen. Was Dr. Lüger praktisch angriff, gelang in wundervoller Weise. Was er sich davon erhoffte, blieb aus. Was Schönerer wollte, gelang ihm nicht. Was er befürchtete, traf aber leider in furchtbarer Weise ein. So haben beide Männer ihr weiteres Ziel nicht erreicht. Lüger konnte Österreich nicht mehr retten und Schönerer das deutsche Volk nicht mehr vor dem Untergange bewahren. Es ist unendlich lehrreich für unsere heutige Zeit,

Wenn der Kampf für eine Weltanschauung nicht von aufopferungsbereiten Helden geführt wird, werden sich in kurzer Zeit auch keine todesmutigen Kämpfer mehr finden. Wer hier für sein eigenes Dasein ficht, kann für die Allgemeinheit nicht mehr viel übrig haben. Um aber diese Voraussetzung sich zu erhalten, ist es notwendig für jedermann zu wissen, dass die neue Bewegung Ehre und Ruhm vor der Nachwelt, in der Gegenwart aber nichts bieten kann. Je mehr eine Bewegung zu vergeben hat an leicht zu erringenden Posten und Stellen, umso größer wird der Zulauf an Minderwertigen sein, bis endlich diese politischen Gelegenheitsarbeiter eine erfolgreiche Partei in solcher Zahl überwuchern, dass der redliche Kämpfer von einst die alte Bewegung gar nicht mehr wiedererkennt und die neu Hinzugekommenen ihn selber als lästigen Unberufenen entschieden ablehnen. Damit aber ist die Mission einer solchen Bewegung erledigt. So wie die alldeutsche Bewegung sich dem Parlament verschrieb, erhielt sie eben auch Parlamentarier statt Führer und Kämpfer. Sie sank damit auf das Niveau einer der gewöhnlichen politischen Tagesparteien hinab und verlor die Kraft, einem verhängnisvollen Schicksal mit dem Trotz des Märtyrertums entgegenzutreten. Statt zu fechten, lernte sie nun auch reden und verhandeln. Der neue Parlamentarier aber empfand es schon in kurzer Zeit als schönere, weil risikolosere Pflicht, die neue Weltanschauung mit den geistigen Waffen parlamentarischer Beredsamkeit auszufechten, als sich, wenn nötig, unter Einsatz des eigenen Lebens in einen Kampf zu stürzen, dessen Ausgang unsicher war, auf alle Fälle jedoch nichts einbringen konnte. Da man nun einmal im Parlamente saß, begannen die Anhänger draußen auf Wunder zu hoffen und zu warten, die natürlich nicht eintraten und auch nicht eintreten konnten. Man wurde deshalb schon in kurzer Zeit ungeduldig, denn auch das, was man so von den eigenen Abgeordneten zu hören bekam, entsprach in keiner Weise den Erwartungen der Wähler. Dies war leicht zu erklären, da sich die feindliche Presse wohlhütete, ein wahrheitsgetreues Bild des Wirkens der alldeutschen Vertreter dem Volke zu vermitteln. Je mehr aber die neuen Volksvertreter Geschmack an der noch etwas milderen Art des revolutionären Kampfes in Parlament und Landtagen erhielten, umso weniger fanden sie sich bereit, in die gefährliche Aufklärungsarbeit der breiten Schichten des Volkes zurückzukehren. Die Massenversammlung, der einzige Weg einer wirklich wirkungsvollen, weil unmittelbar persönlichen Beeinflussung und dadurch allein möglichen Gewinnung großer Volksteile, wurde daher immer mehr zurückgestellt. So wie der Biertisch des Versammlungssaales endgültig mit der Tribüne des Parlaments vertauscht war, um von diesem Forum aus die Reden statt in das Volk in die Häupter seiner sogenannten Auserwählten zu gießen, hörte die alldeutsche Bewegung auch auf, eine Volksbewegung zu sein und sank in kurzer Zeit zu einem mehr oder minder ernstzunehmenden Club akademischer Erörterungen zusammen. Der durch die Presse vermittelte schlechte Eindruck wurde demgemäß in keiner Weise mehr durch die persönliche Versammlungstätigkeit der einzelnen Herren berichtigt, so dass endlich das Wort Alldeutsch einen sehr üblen Klang in den Ohren des breiten Volkes bekam. Denn das mögen sich alle die schriftstellerischen Ritter und Gecken von heute besonders gesagt sein lassen. Die größten Umwälzungen auf dieser Welt sind nie durch einen Gänsekiel geleitet worden. Nein, der Feder blieb es immer nur vorbehalten, sie theoretisch zu begründen. Die Macht aber, die die großen historischen Lawinen religiöser und politischer Art ins Rollen brachte, war seit urewig nur die Zauberkraft des gesprochenen Wortes. Die breite Masse eines Volkes vor allem unterliegt immer nur der Gewalt der Rede. Alle großen Bewegungen aber sind Volksbewegungen, sind Vulkanausbrüche menschlicher Leidenschaft und seelischer Empfindungen, aufgerührt entweder durch die grausame Göttin der Not oder die Brandfackel des unter die Masse geschleuderten Wortes und sind nicht limonadige Ergüsse ästhetisierender Literaten und Salonhelden. Völkerschicksale vermag nur ein Sturm von heißer Leidenschaft zu wenden. Leidenschaft erwecken aber kann nur, wer sie selbst im Innern trägt. Sie allein schenkt dann dem von ihr Erwählten die Worte, die Hammerschlägen ähnlich die Tore zum Herzen eines Volkes zu öffnen vermögen. Wem aber Leidenschaft versagt und der Mund verschlossen bleibt, dem hat der Himmel nicht zum Verkünder seines Willens ausersehen. Daher möge jeder Schreiber bei seinem Tintenfasse bleiben, um sich theoretisch zu betätigen, wenn Verstand und Können hierfür genügen. Zum Führer aber ist er weder geboren noch erwählt. Eine Bewegung mit großen Zielen muss deshalb ängstlich bemüht sein, den Zusammenhang mit dem breiten Volke nicht zu verlieren. Sie hat jede Frage in erster Linie von diesem Gesichtspunkt aus zu prüfen und in dieser Richtung ihre Entscheidungen zu treffen. Sie muss weiter alles vermeiden, was ihre Fähigkeit, auf die Masse zu wirken, mindern oder auch nur schwächen könnte. Nicht etwa aus demagogischen Gründen heraus, nein, sondern aus der einfachen Erkenntnis, dass ohne die gewaltige Kraft der Masse des Volkes keine große Idee, mag sie auch noch so hehr und hoch erscheinen, zu verwirklichen ist. Die harte Wirklichkeit allein muss den Weg zum Ziel bestimmen. Unangenehme Wege nicht gehen zu wollen, heißt auf dieser Welt nur zu oft auf das Ziel verzichten. Man mag dies nun wollen oder nicht. So wie die alldeutsche Bewegung durch ihre parlamentarische Einstellung das Schwergewicht ihrer Tätigkeit statt in das Volk, in das Parlament verlegte, verlor sie die Zukunft und gewann dafür billige Erfolge des Augenblicks. Sie wählte den leichteren Kampf und war damit aber des letzten Sieges nicht mehr wert. Ich habe gerade diese Fragen schon in Wien auf das Gründlichste durchdacht und in ihrem Nichterkennen eine der Hauptursachen des Zusammenbruchs der Bewegung gesehen, die in meinen Augen damals berufen war, die Führung des Deutschtums in ihre Hand zu nehmen. Die beiden ersten Fehler, die die alldeutsche Bewegung scheitern ließen, standen in verwandtschaftlichem Verhältnis zueinander. Die mangelnde Kenntnis der inneren Triebkräfte großer Umwälzungen führte zu einer ungenügenden Einschätzung der Bedeutung der breiteren Massen des Volkes. Daraus ergab sich das geringe Interesse an der sozialen Frage, dass mangelhafte und ungenügende Werbung um die Seele der unteren Schichten der Nation sowie auch die dies nur begünstigende Einstellung zum Parlament. Hätte man die unerhörte Macht erkannt, die die Masse als Trägerin revolutionären Widerstands zu allen Zeiten zukommt, so würde man in sozialer wie in propagandistischer Richtung anders gearbeitet haben. Dann wäre auch nicht das Hauptgewicht der Bewegung in das Parlament verlegt worden, sondern auf Werkstatt und Straße. Aber auch der dritte Fehler trägt den letzten Keim in der Nichterkenntnis des Wertes der Masse, die durch die überlegenen Geister erst einmal in eine bestimmte Richtung und Bewegung gesetzt, dann aber auch einem Schwung gerade ähnlich der Stärke des Angriffs Wucht und gleichmäßige Beharrlichkeit gibt. Der schwere Kampf, den die alldeutsche Bewegung mit der katholischen Kirche ausfocht, ist nur erklärlich aus dem ungenügenden Verständnis, das man der seelischen Veranlagung des Volkes entgegenzubringen vermochte. Die Ursache des heftigen Angriffs der neuen Partei gegen Rom lagen in Folgendem. Sobald das Haus Habsburg sich endgültig entschlossen hatte, Österreich zu einem slawischen Staate umzugestalten, griff man zu jedem Mittel, das in dieser Richtung als irgendwie geeignet schien. Auch religiöse Institutionen wurden von diesem gewissenlosesten Herrscherhaus skrupellos in den Dienst der neuen Staatsidee gestellt. Die Verwendung tschechischer Pfarreien und ihrer geistigen Seelsorger war nur eine der vielen Mittel, um zu diesen Zielen einer allgemeinen Verslawung Österreichs zu kommen. Der Vorgang spielte sich etwa wie folgt ab. In rein deutsche Gemeinden wurden tschechische Pfarrer eingesetzt, die langsam aber sicher die Interessen des tschechischen Volkes über die Interessen der Kirche zu stellen begannen und zu Keimzellen des Entdeutschungsprozesses wurden. Die deutsche Geistlichkeit versagte einem solchen Vorgehen gegenüber leider fast vollständig. Nicht nur, dass sie selber zu einem so ähnlichen Kampfe in deutschem Sinne gänzlich unbrauchbar war, vermochte sie auch den Angriffen der anderen nicht mit dem nötigen Widerstande zu begegnen. So wurde das Deutschtum über den Umweg konfessionellen Missbrauchs auf der einen Seite und durch ungenügende Abwehr auf der anderen langsam aber unaufhörlich zurückgedrängt. Fand dies im Kleinen wie dargelegt statt, so lagen leider die Verhältnisse im Großen nicht viel anders. Auch hier erfuhren die antideutschen Versuche der Habsburger durch den höheren Klerus vor allem nicht die gebotene Abwehr, während die Vertretung der deutschen Interessen selber vollständig in den Hintergrund trat.